So wie übles Fett Schlechtes bewirken kann, so kann Gutes wundervolle Auswirkungen haben. Wer ein paar Euro mehr für echtes kaltgepresstes Olivenöl extra vergine ausgibt, tunkt sein Baguette in einen wohltuenden Balsam für Herz und Gefäße. Zu Olivenöl gibt es viele Studien, die nahelegen, dass es vor Arteriosklerose, zellulärem Stress, Alzheimer und Augenkrankheiten schützen kann. Darüber hinaus sieht man positive Effekte bei entzündlichen Krankheiten, wie rheumatischer Arthritis und auch bei der Vorbeugung von bestimmten Krebsarten. Besonders spannend für alle, die Fett fürchten, ist auch Folgendes. Olivenöl hat das Potenzial, gegen ungewollte Speckröllchen anzukämpfen. Es blockiert nämlich ein Enzym im Fettgewebe, die Fettsäuresynthase, die gerne aus überflüssigen Kohlenhydraten Fett herstellt. Nicht nur wir profitieren von Olivenöl, auch die guten Bakterien im Darm mögen eine kleine Pflegeeinheit. Das Olivenöl frohen Mutes in die Pfanne zu kippen, ist allerdings eine weniger gute Idee, denn Hitze macht vieles kaputt. Heiße Herdplatten sind zwar super für Steak und Ei, aber nicht bei öligen Fettsäuren, die dadurch chemisch verändert werden können. Zum Braten nimmt man am besten sogenanntes Bratöl oder feste Fette wie Butter oder Kokosfett. Sie sind zwar voller verpönter, gesättigter Fettsäuren, aber auch stabiler, wenn es um Hitze geht. Edle Öle sind nicht nur hitzesensibel, sondern fangen auch gerne freie Radikale aus der Luft ab. Freie Radikale richten in unserem Körper viel Schaden an, weil sie gar nicht so gerne frei sind, sondern sich viel lieber fest binden wollen. Dabei hängen sie sich an alles Mögliche, an Blutgefäße, Gesichtshaut oder Nervenzellen und sorgen so für Gefäßreizung, Hautalterung und Nervenkrankheiten. Tierisches Fett in Fleisch, Milch oder Eiern beinhaltet viel mehr Arachidonsäure als pflanzliche Öle. Aus Arachidonsäure stellt unser Körper schmerzfördernde Signalstoffe her. In Ölen wie Rapsöl, Leinöl oder Hanföl hingegen ist mehr entzündungshemmende Alpha-Linolensäure. Und in Olivenöl befindet sich eine Substanz mit vergleichbarer Wirkung, die Oleokanthal heißt. Diese Fette wirken ähnlich wie Ibuprofen oder Aspirin, nur in sehr viel geringeren Dosen. Bei akutem Kopfweh helfen sie also nicht. Ein regelmäßiger Gebrauch kann aber helfen, wenn man eine entzündliche Krankheit hat oder häufiger unter Kopfschmerzen oder Menstruationsbeschwerden leidet.